Abschnitt 11 aus Armadale, dritter Band, von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sechstes Kapitel, Teil 1. Alles war still in Thorpe Ambrose. Der Hausflur war öd und die Zimmer waren finster. Die Diener, die im Garten hinter dem Hause die Stunde des Nachtessens abwarteten, schauten zum klaren Himmel und dem aufsteigenden Mond hinauf und erklärten einstimmig, es sei wenig Aussicht vorhanden, dass die Picknickgesellschaft viel vor Mitternacht heimkehren werde. Die allgemeine Meinung von der hohen Autorität der Köchin vertreten ging dahin, dass man sich ohne Furcht vor Störung durch die Klingel zum Nachtessen niederlassen dürfte. Zu diesem Schlusse gelangt, setzte die Dienerschaft sich zu Tische und gerade in dem Augenblicke, als alle Platz genommen, ging die Klingel. Verwundert stieg der Lakai Trepp auf, die Tür zu öffnen, und fand zu seinem Erstaunen Midwinter allein auf der Türschwelle, welcher nach Ansicht des Bedienten entsetzlich krank aussah. Er bat um ein Licht und zog sich mit der Bemerkung, dass er nichts weiter bedürfe, sofort auf sein Zimmer zurück. Der Bediente begab sich zu seinen Kameraden zurück und berichtete, dass dem Freunde seines Herrn sicherlich etwas zugestoßen sein müsse. Auf seinem Zimmer angelangt, schloss Midwinter die Tür und packte hastig eine Handtasche mit den notwendigsten Reiseeffekten. Dann nahm er aus einer verschlossenen Schublade einige kleine Geschenke, die Ellen ihm gemacht, eine Zigarrentasche, eine Börse und eine Garnitur von Hemdknöpfen von einfachem Golde und steckte dieselben in die Brusttasche seines Rockes. Nachdem er diese Andenken in Sicherheit gebracht, ergriff er die Handtasche und legte die Hand auf die Türklinke. Da aber hielt er zum ersten Male inne. Da ließ mit einem Mal die jagende Hast seines bisherigen Gebarens nach und der Zug starrer Verzweiflung in seinem Gesichte begann sich zu mildern. Die Hand auf der Türklinke blieb er wartend stehen. Bis zu diesem Augenblicke war er sich nur eines Beweggrundes, nur eines Zieles bewusst gewesen, das er zu erreichen entschlossen war. Um Alans Willen hatte er zu sich selber gesprochen, als er auf die unheilvolle Landschaft zurückgeblickt und Ellen hatte von ihm gehen sehen, um dem Weibe am Teiche zu begegnen. Um Ellens Willen hatte er nochmals gesprochen, als er über das offene Feld jenseits des Holzes dahingeschritten und ferne im grauen Zwielichte die lange Linie des Dammes und das ferne Schimmern der Bahnlampen erblickt hatte, die ihm zu der Eisenstraße hinzuwinken schienen. Erst jetzt, als er vor der hinter ihm geschlossenen Tür stehen blieb, erst jetzt, da seine ungestüme Hast zum ersten Male zu einer Pause kam, erst jetzt erhob sich die edlere Natur des Mannes gegen die abergläubische Verzweiflung, die ihn von allem, was ihm teuer war, von hinnen trieb. Seine Überzeugung von der Notwendigkeit, dass er Alan zu dessen eigenem Besten verlassen müsse, hatte seit dem Momente, wo er am Ufer des Sees die Verwirklichung seines ersten Traumgesichts geschaut, nicht gewankt. Jetzt aber stand sein eigenes Herz mit unabweislichem Vorwurfe gegen ihn auf. »Geh, wenn du gehen musst und willst, aber gedenke der Zeit, da du krank warst und er an deinem Bette saß, da du freundlos warst und er dir sein Herz erschloss, und schreibe, wenn du dich zu sprechen fürchtest, schreib und bitte ihn, dir zu vergeben, ehe du auf immer von ihm scheidest.« Die halb geöffnete Tür ward leise wieder geschlossen. Midwinter setzte sich an den Schreibtisch und ergriff die Feder. Wieder und wieder versuchte er, das Abschiedswort zu schreiben. Er versuchte es, bis der Boden rings um ihn her mit zerrissenen Papierblättern bestreut war. Wie immer er sich von ihnen abwandte, die alten Zeiten kehrten zurück und traten ihm vorwurfsvoll entgegen. Das geräumige Schlafgemach, in dem er saß, verwandelte sich unwillkürlich in die Bodenkammer des kranken Hülfslehrers in jenem Wirtshause des Westens. Die liebevolle Hand, die ihm einst auf die Schulter geklopft, berührte ihn wieder. Die freundliche Stimme, die ihn aufgeheitert, sprach unverändert in den alten, liebevollen Tönen. Er warf seine Arme vor sich auf den Tisch und ließ in tränenloser Verzweiflung das Haupt auf dieselben niedersinken. Das Scheidewort, das seine Zunge nicht zu sprechen vermochte, war seine Feder nicht zu schreiben imstande. Mit erbarmungsloser Strenge hieß sein Aberglaube ihn gehen, solange er noch Zeit dazu habe, und ebenso strenge gebot seine Liebe zu Ellen, ihn zu bleiben, bis er die letzte Bitte um Vergebung und Mitleid würde geschrieben haben. Mit einem raschen Entschlusse stand er auf und schellte dem Diener. »Wenn Mr. Armadale heimkehrt«, sagte er so, »bittet ihn, mich zu entschuldigen, wenn ich heute nicht hinunterkomme, und sagt, dass ich mich zu Bett gelegt habe.« Er verschloss die Tür, löschte das Licht aus und saß allein in der Dunkelheit. »Die Nacht wird sich zwischen uns legen«, sprach er bei sich, »und mit der Zeit werde ich schreiben können. Ich kann am frühen Morgen fortgehen, ich kann gehen, während der Gedanke erstarb unvollendet in ihm«, und der schneidende Schmerz des Kampfes entriss seinen Lippen den ersten Jammerschrei. Er wartete im Finstern. Wie die Zeit verging, blieben seine Sinne mechanisch wach, aber sein Geist begann unter der Pein, die ihm seit einigen Stunden auferlegt gewesen, langsam zu schwinden. Eine dumpfe Stumpfheit hatte sich seiner bemächtigt, und er machte keinen Versuch, die Kerze anzuzünden und von Neuem sich zum Schreiben hinzusetzen. Er rührte sich nicht und machte keine Bewegung, an das offene Fenster zu treten, als er in der Stille der Nacht das erste Geräusch heranrollender Räder vernahm. Er hörte die Wagen vorfahren. Er hörte, wie die Pferde an den Gebissen zerrten. Er hörte die Stimme seines Freundes und des jungen Pedgift auf der Treppe. Und noch immer saß er still im Dunkeln, und die Klänge, die von außen zu ihm hereindrangen, erweckten kein Interesse in ihm. Die Stimmen waren noch hörbar, als die Wagen schon fortgefahren waren. Offenbar verweilten die beiden jungen Männer noch auf den Stufen, ehe sie Abschied voneinander nahmen. Jedes Wort, das sie sprachen, schlug durch das offene Fenster an Midwinters Ohr. Der Gegenstand ihrer Unterhaltung war die neue Gouvernante. Allens Stimme war laut in ihrem Lobe. In seinem ganzen Leben hatte er keine so glückliche Stunde genossen, als die war, welche er auf der Fahrt vom Hurley Meer nach der auf der anderen Seite wartenden Picknickgesellschaft mit Miss Gwilt im Boote zugebracht hatte. Der junge Pedgift, seinerseits zwar mit Allen übereinstimmend, was sein junger Klient zum Lobe der reizenden Fremden vorbrachte, schien das Thema von einem anderen Gesichtspunkte aus aufzufassen. Miss Gwilts Reize hatten seine Aufmerksamkeit nicht so ausschließlich in Anspruch genommen, um ihn zu verhindern, den Eindruck zu bemerken, welchen die neue Erzieherin auf ihren Prinzipal und ihre Schülerin gemacht. »Mit Major Milroys Familie hat es irgendwo einen Haken, Sir«, ließ sich die Stimme Pedgifts vernehmen. »Haben Sie wohl auf die Gesichter des Majors und seiner Tochter gemerkt, als Miss Gwilt sich entschuldigte, so spät am See angelangt zu sein? Sie erinnern sich nicht? Entsinnen Sie sich aber, was Miss Gwilt sagte?« »Etwas über Mrs. Milroy, nicht wahr?« erwiderte Ellen. Pedgifts Stimme sank zu einem geheimnisvollen Flüstern herab. »Miss Gwilt traf heute Nachmittag genau um die Zeit im Parkhäuschen ein, für die ich ihre Ankunft vorausgesagt hatte, Sir, und ohne Mrs. Milroy würde sie auch zu der von mir erwähnten Stunde bei uns gewesen sein. Mrs. Milroy ließ sie jedoch zu sich auf ihr Zimmer bescheiden und hielt sie eine gute halbe Stunde und länger fest.« »So lautete Miss Gwilts Entschuldigung wegen ihrer verspäteten Ankunft am See, Mr. Armadale.« »Nun, und was dann?« »Sie scheinen zu vergessen, Sir, was in der ganzen Umgegend über Mrs. Milroy bekannt wurde, als der Major sich unter uns niederließ. Nach des Arztes eigener Aussage haben wir alle gehört, dass sie zu leidend sei, um Fremde bei sich zu sehen.« Ist es nicht ein wenig eigentümlich, dass sie auf einmal gesund genug geworden sein sollte, um in der Abwesenheit ihres Gatten Miss Gwilt zu sehen, so wie diese nur das Haus betrat? Nicht im geringsten. Es war ihr natürlich darum zu tun, die Bekanntschaft der Gouvernante ihrer Tochter zu machen. Sehr wohl möglich, Mr. Armadale, aber der Major und Miss Neely sehen die Sache jedenfalls nicht in diesem Lichte. Ich hatte sie beide im Auge, als die Erzieherin ihnen sagte, Mrs. Milroy habe sie zu sich beschieden. Wenn ich je ein Mädchen gründlich in Angst sah, so war dies Miss Milroy und, wenn ich mir im strengsten Vertrauen die Freiheit nehmen darf, so etwas von einem tapferen Soldaten zu behaupten, ich möchte fast sagen, dass der Major sich so ziemlich in der nämlichen Verfassung befand. Lassen Sie sich's gesagt sein, Sir, es ist dort oben in Ihrem hübschen Parkhäuschen etwas nicht ganz richtig und Miss Gwilt ist bereits mit darein verwickelt. Ein minutenlanges Schweigen folgte. Als Midwinter die Stimmen wieder hörte, waren diese weiter vom Hause entfernt. Ellen begleitete den jungen Pedgift wahrscheinlich ein paar Schritte auf dem Heimwege. Nach einer Weile ließ Ellens Stimme sich nochmals unter dem Portikus hören, wie er nach seinem Freunde fragte, worauf die Stimme des Dieners sich des von Midwinter erhaltenen Auftrags entledigte. Sobald diese kurze Unterbrechung vorüber, ward die Stille nicht mehr gestört, bis zu dem Augenblicke des Torschlusses. Die Schritte der hin- und hergehenden Diener, das Zuschlagen der Türen, das Bellen eines aufgestörten Hundes im Stallhofe, das waren die Töne, welche Midwinter anzeigten, dass es schon spät geworden sei. Mechanisch erhob er sich, um eine Kerze anzuzünden. Aber der Kopf schwindelte ihm, seine Hand zitterte, er stellte die Zündhölzchenbüchse wieder auf die Seite und kehrte zu seinem Sessel zurück. Die Unterhaltung zwischen Ellen und dem jungen Pedgift hatte seine Aufmerksamkeit zu beschäftigen aufgehört, so wie er das Ende derselben gehört. Und jetzt begann ihm auch das Bewusstsein zu schwinden, dass die kostbare Zeit verstrich, so wie das Geräusch im Hause verhallt war. Seine Körper und seine Geisteskräfte waren erschöpft. Mit stumpfer Ergebung erwartete er das Leid, welches der kommende Tag ihm bringen musste. Eine Weile verging und dann ward die Stille draußen nochmals durch Stimmen unterbrochen. Diesmal die Stimmen eines Mannes und eines Weibes. Die ersten Worte, die von ihnen gewechselt wurden, taten deutlich genug dar, dass ihr Zusammentreffen ein heimliches war und ließen in dem Manne einen der Lakaien von Thorpe Ambrose und in dem Weibe eine Dienerin vom Parkhäuschen erkennen. Nachdem die ersten Begrüßungen vorüber, gab abermals die neue Gouvernante den ausschließlichen Unterhaltungsstoff ab. Das Frauenzimmer war voll schlimmer Ahnungen, die ihr einzig und allein Miss Gwilts Schönheit eingeflößt hatte und schüttete dem Manne ihr Herz aus, wie sehr er auch versuchen mochte, sie auf andere Gegenstände zu lenken. Früher oder später, er solle an ihre Worte denken, werde es im Parkhäuschen einen fürchterlichen Spektakel geben. Sie dürfe es ihm im Vertrauen sagen, dass ihr Herr ein entsetzliches Leben mit ihrer Herrin führe. Der Major sei der beste Mensch von der Welt, außer seiner Tochter und seiner ewigen Uhr trage er keinen anderen Gedanken im Herzen. Aber so wie ein hübsches Frauenzimmer ihm nur nahe komme, werde Mrs. Milroy auf ihrem elenden Krankenbette eifersüchtig, rasend eifersüchtig auf sie. Wenn Miss Gwilt, die trotz ihres hässlichen Haars entschieden hübsch sei, das glimmende Feuer nicht binnen wenigen Tagen in hellen Flammen über ihren Häuptern aufschlagen lasse, so sei ihre Herrin gar nicht mehr ihre Herrin, sondern eine andere Person. Was sich aber immer ereignen möge, diesmal sei die Mutter des Majors schuld daran. Die alte Dame habe vor 2 Jahren einen furchtbaren Streit mit ihrer Herrin gehabt und sei in großer Wut abgereist, nachdem sie vor der ganzen Dienerschaft zu ihrem Sohne gesagt, wenn er nur noch einen Funken von Energie besitze, so würde er die Launen seiner Frau nimmermehr ertragen, wie er dies tue. Sie ginge vielleicht zu weit, wenn sie die Mutter des Majors beschuldige, absichtlich eine hübsche Erzieherin gewählt zu haben, um ihre Schwiegertochter zu ärgern. Aber mit Gewissheit dürfe man behaupten, dass die alte Dame die letzte Person in der Welt sei, welche der Eifersucht ihrer Herrin nachgeben und eine fähige und achtbare Gouvernante für ihre Enkelin zurückweisen werde, bloß weil diese Erzieherin zufälligerweise mit Schönheit gesegnet sei. Wie dies alles noch enden werde, außer zum Schlimmern, könne kein menschliches Wesen sagen. Die Geschichte lasse sich bereits so schwarz an, wie nur möglich. Miss Neely habe nach ihrer Lustpartie geweint, was ein schlechtes Zeichen. Die Herrin habe niemanden getadelt oder ausgezankt, ein abermaliges schlechtes Zeichen. Der Herr habe ihr durch die Tür gute Nacht gewünscht, was ein drittes schlechtes Zeichen. Und die Gouvernante sich in ihrem Zimmer eingeschlossen, was das schlimmste von allen Zeichen sei, da dies den Anstrich habe, als misstraue sie der Dienerschaft. Derart rann der Strom des weiblichen Geplauders weiter und drang durchs Fenster zu Midwinters Ohren, bis die Stalluhr schlug und der Unterhaltung ein Ende machte. Als der letzte Glockenschlag erstarb, ließ sich keine Stimme mehr hören und nun ward das nächtliche Schweigen nicht wieder gestört. Abermals verging eine Weile und Midwinter machte einen neuen Versuch, sich zu ermannen. Diesmal zündete er ohne Zögern die Kerze an und nahm die Feder in die Hand. Er schrieb beim ersten Anlauf mit einer Leichtigkeit des Ausdrucks, die ihn beim Weiterschreiben überraschte und schließlich einen vagen Argwohn gegen sich selbst in ihm erweckte. Er ging vom Tische weg, um Gesicht und Kopf in kaltem Wasser zu baden, und kam dann zurück und las, was er geschrieben. Die Sprache war kaum verständlich, die Worte waren verwechselt, die Sätze unbeendet gelassen. Jede Zeile trug den Beweis, wie sehr das ermüdete Gehirn sich gegen den erbarmungslosen Willen gesträubt hatte, der es zur Tätigkeit gezwungen. Midwinter zerriss das Blatt, wie er bereits alle anderen zerrissen, und legte, dem Kampfe endlich erliegend, sein müdes Haupt auf das Kissen. Fast augenblicklich überkam ihn die Erschöpfung, ehe er noch das Licht auslöschen konnte, schlief er ein. Ein Geräusch vor seiner Tür weckte ihn. Heller Sonnenschein strömte ins Zimmer, das Licht war völlig herabgebrannt und der Diener wartete draußen mit einem Briefe, der mit der Morgenpost eingelaufen war. »Ich nahm mir die Freiheit, Sie zu stören, Sir«, sagte der Mann, als Midwinter ihm die Tür öffnete, »weil eilig auf dem Briefe steht und ich nicht wusste, ob derselbe nicht vielleicht von Wichtigkeit sei.« Midwinter dankte ihm und betrachtete den Brief. Dieser war allerdings von Wichtigkeit, die Aufschrift war von Mr. Brocks Hand. Er wartete einen Augenblick, um seine Gedanken zu sammeln. Die Papierfetzen am Boden riefen ihm sofort die Lage ins Gedächtnis zurück, in der er sich befand. Er verschloss seine Türe wieder, aus Furcht Allen möchte früher als gewöhnlich aufstehen und zu ihm hereinkommen, um nach dem Befinden seines Gastes zu fragen. Dann mit einer merkwürdigen Gleichgültigkeit gegen die etwaigen Mitteilungen des Pfarrers öffnete er Mr. Brocks Brief und las folgende Zeilen. Dienstag. »Mein lieber Midwinter, zuweilen ist das Beste, schlimme Nachrichten ohne Umschweifen und mit wenigen Worten mitzuteilen. Lassen Sie mich Ihnen die meinige in einem einzigen Satze sagen. Alle meine Vorsichtsmaßregeln sind nutzlos gewesen, das Weib ist mir entwischt. Dieses Unglück, denn es ist nichts Geringeres, ereignete sich gestern am Montag. Zwischen 11 und 12 Uhr morgens zwang mich die Geschäftsangelegenheit, die mich überhaupt nach London führte, an jenem Tage nach Doctors Commons zu gehen und meinen Diener Robert im Logis allein zu lassen, damit er bis zu meiner Rückkehr das gegenüberstehende Haus bewache. Etwa 1,5 Stunden nach meinem Weggange sah er einen leeren Fiaker vor der Tür jenes Hauses halten. Reisekoffer und Handtaschen kamen zuerst zum Vorschein, ihnen folgte das Frauenzimmer selber, das die nämlichen Kleider trug, in dem ich sie zuerst gesehen hatte. Nachdem auch er eine Droschke genommen, fuhr Robert ihr nach, dem Bahnhofe der Nordwestbahn nach, sah sie durch das Billetbüro gehen, behielt sie im Auge, bis sie auf dem Perron anlangte, dort aber in dem Gedränge und der Verwirrung, welche die Abfahrt eines langen gemischten Zuges herbeizuführen pflegt, verlor er sie aus dem Gesichte. Ich muss ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen, zu sagen, dass er in dieser Verlegenheit sofort den richtigen Weg einschlug. Anstatt mit Suchen auf dem Perron Zeit zu verlieren, sah er die ganze Wagenreihe entlang und versicherte mit Bestimmtheit, dass er sie in keinem Coupé bemerkt habe. Zugleich gibt er zu, dass sein Suchen, welches zwischen 2 Uhr, dem Augenblicke, da er sie aus den Augen verlor, und 2:10, dem Momente der Abfahrt, stattfand, in der Verwirrung des Augenblicks natürlich nur ein oberflächliches sein konnte. Doch scheint mir dieser letztere Umstand von geringer Bedeutung zu sein. Ich glaube so wenig an die Abreise des Frauenzimmers mit diesem Zuge, als ob ich selbst jeden der Wagen durchsucht hätte, und zweifle nicht, dass Sie darin vollkommen meiner Ansicht sein werden. Jetzt kennen Sie das Unglück, das geschehen ist. Lassen Sie uns mit Jammern weder Zeit noch Worte vergeuden. Das Unglück ist einmal geschehen, und Sie und ich müssen die Mittel finden, es wieder gut zu machen. Was ich meinerseits bereits ausgerichtet habe, lässt sich in 2 Worten sagen. Mit allem Widerstreben, das ich anfangs empfand, diese zarte Angelegenheit fremden Händen anzuvertrauen, war es vorbei, so wie ich Roberts Meldung hörte. Sofort begab ich mich in die City zurück und legte die ganze Sache konfidenziell meinem Sachverwalter dar. Die Besprechung dauerte sehr lange, und als ich die Expedition verließ, war es zum Schreiben zu spät, sonst würde ich Ihnen anstatt heute schon am Montag geschrieben haben. Meine Unterredung mit den Advokaten war keine sehr ermutigende. Sie sagen mir offen, dass dem Wiederauffinden der verlorenen Spur ernstliche Schwierigkeiten im Wege ständen. Doch haben Sie Ihr Möglichstes zu tun versprochen und wir uns über die zu tuenden Schritte geeinigt. Einen einzigen Punkt ausgenommen, über den wir durchaus verschiedener Ansicht sind. Ich muss Ihnen diese Meinungsverschiedenheit auseinandersetzen, denn solange meine Geschäftsangelegenheiten meine Anwesenheit in Thorpe Ambrose unmöglich machen, sind Sie die einzige Person, der ich meine Ansichten zur Prüfung anheimgeben kann. Die Sachwalter meinen also, das Frauenzimmer habe von Anfang an gewusst, dass ich sie beobachtete. Darum sei für jetzt keine Aussicht vorhanden, dass sie die Unvorsichtigkeit begehen werde, sich in Thorpe Ambrose blicken zu lassen. Das Unheil, das sie etwa anzustiften im Sinne, sei nun anderen übertragen, und der einzige vernünftige Schritt von Allans Freunden müsse ein passives Zuwarten sein, bis die Ereignisse sie weiter aufklären. Meine eigene Meinung läuft dieser schnurstracks zuwider. Nach dem, was sich auf dem Bahnhofe ereignet, kann ich nicht umhin einzuräumen, dass das Frauenzimmer entdeckt haben muss, wie ich sie beobachtet. Aber sie hat keinen Grund anzunehmen, dass es ihr nicht gelungen, mich zu hintergehen, und ich glaube fest, sie ist verwegen genug, uns zu überrumpeln und sich in Allans Vertrauen einzuschleichen oder einzudrängen, ehe wir Vorkehrungen getroffen haben, sie daran zu hindern. Sie und Sie allein können, solange ich in London aufgehalten werde, entscheiden, ob ich Recht oder Unrecht habe. Und Sie können dies in folgender Weise bewerkstelligen. Suchen Sie unverzüglich zu erfahren, ob seit letztem Montag irgendein Frauenzimmer, das in der Umgegend fremd, in oder in der Nähe von Thorpe Ambrose angelangt ist. Ist ein solches Frauenzimmer bemerkt worden, und auf dem Lande entgeht niemand der Beobachtung, so ergreifen Sie die erste beste Gelegenheit, sie zu sehen, und fragen sich, ob Ihr Gesicht gewissen deutlichen Fragen entspricht, die ich Ihnen vorzulegen im Begriffe bin, oder nicht. Sie können sich auf meine Genauigkeit verlassen. Ich habe das Frauenzimmer mehr als einmal entschleiert gesehen, und zwar das letzte Mal mit Hilfe eines vortrefflichen Opernglases. Erstens, ist Ihr Haar hellbraun und anscheinend nicht sehr stark? Zweitens, ist Ihre Stirn hoch, schmal und zurückweichend? Drittens, sind Ihre Augenbrauen sehr schwach gezeichnet und Ihre Augen klein und eher dunkel als hell, entweder grau oder braun? Ich habe Sie nicht nahe genug gesehen, um hierüber ganz sicher zu sein. Viertens, ist Ihre Nase eine Adlernase? Fünftens, sind Ihre Lippen dünn und ist die Oberlippe etwas lang? Sechstens, sieht Ihre Hautfarbe aus, als ob sie ursprünglich sehr zart gewesen sei und sich allmählich in eine trübe, kränkliche Blässe verwandelt habe? Siebtens und letztens, hat sie ein zurückweichendes Kinn und befindet sich auf der linken Seite desselben ein Merkmal irgendwelcher Art, entweder eine Narbe oder ein Mal, ich weiß nicht was von beidem. Ich sage nichts von Ihrem Gesichtsausdrucke, denn Sie können sie vielleicht unter Umständen sehen, die diesen teilweise verschieden zeigen von dem, welchen ich an ihr wahrnahm. Prüfen Sie Ihre Züge, die keine Zufälligkeiten verändern können. Befindet sich eine Fremde in Ihrer Umgebung und entsprechen deren Züge meinen 7 Fragen, so haben Sie die Person gefunden. In diesem Falle gehen Sie augenblicklich zum nächsten Advokaten und geben meinen Namen als Bürgschaft für die Kosten, die Ihre strenge Bewachung bei Nacht und bei Tage verursachen wird. Darauf setzen Sie mich mit möglichster Schnelligkeit von dem Geschehenen in Kenntnis und ich werde dann unverzüglich nach Norfolk eilen, meine Geschäfte mögen hier zu Ende gebracht sein oder nicht. Jedenfalls, ob Sie nun meinen Argwohn bestätigen oder nicht, schreiben Sie mir mit umgehender Post. Schreiben Sie, wenn auch nur, um mir den Empfang meines Briefes anzuzeigen. Fern von Ellen stehe ich eine Angst und Spannung aus, welche Sie allein mir etwas lindern können. Wie ich Sie kenne, bin ich überzeugt, dass ich kein Wort weiter zu sagen brauche. Stets Ihr aufrichtiger Freund Decimus Brock. Ende von Abschnitt 11. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 22. Oktober 2023.